Licht an, hört ihr das Signal? Raus auf die Straße trotz Verbotsgefahr. Vorbildlich formiert in Schwarz und auf den Lippen den Leitsatz: Frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne in Schwarz, sie weht im Sturm. Deutschland, wir kommen schon. Aus der Not des Verbots geboren, die Reihen geschlossen, den Blick nach vorn. Gegen Spaltung und Abgrenzung, es marschiert die Opposition. Frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne in Schwarz, sie weht im Sturm. Deutschland, wir kommen schon. Als Speerspitze kann sich bezeichnen, wer will. Was immer geschieht, wir bleiben nicht still. Denn eins, das weiß wohl jeder Mann, nur der Glaube, der führt uns an. Frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne in Schwarz, sie weht im Sturm. Deutschland, wir kommen schon. Manche Person versagt und lieber über Verbote klagt. Der Kampf geht weiter in diesem Krieg. Am Ende steht nur der Sieg. Frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne in Schwarz, sie weht im Sturm. Deutschland, wir kommen schon. Frei, sozial und national, treu, vereint und radikal. Die Fahne in Schwarz, sie weht im Sturm. Deutschland, wir kommen schon. Deutschland, wir kommen schon. Deutschland, wir kommen schon.